Aus Anlass des 4. Jahrestages der Verleihung des Titels Marschall der TVRK an den Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee Kim Jong-un brachte am 16. Juli die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, die ihren Hauptsitz in Spanien hat, auf ihrer Internet-Homepage eine Sondernummer. Es waren ein Beitrag mit dem Titel »Der glänzende Ruf vom Heerführer Kim Jong-un« und die Fotos über seine revolutionären Tätigkeiten.